Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Back again to serve you through Jesus Christ. Wir sind wieder da, um euch durch Jesus Christus zu dienen. And to use the gifts that he has given us. Und um die Gaben zu nutzen, die er uns gegeben hat. To teach you the truths of God. Und euch die Wahrheiten Gottes zu lehren. So you can grow in him, become mature and become more like Jesus. Damit ihr in ihm wachsen, reifen und mehr wie Jesus werden könnt. That's our desire. Das ist unser Wunsch. Thank you for all the wonderful testimonies. Danke für all die wundervollen Zeugnisse. And I'm also going to thank you for all the people who translated into German. Und danke auch all den Leuten, die das auf Deutsch übersetzen. You guys are a gift of God to me. Ihr seid für mich ein Geschenk Gottes. Colossians chapter 2 verse 1 in the Passion. Kolosse 2 Vers 1 in der Passion. I wish you could know how much I have struggled for you and for the church in Laodicea. Ich wünschte, ihr könntet wissen, wie sehr ich für euch und für die Gemeinde in Laodicea and for the many other friends I have yet to meet. Und für die vielen anderen Freunde, die ich noch kennenlernen muss, gekämpft habe. Now, if you leave this one sentence just like this, it doesn't make any sense. Wenn du diesen Satz einfach nur so liest, macht er keinen Sinn. Like, why would you struggle for me, Paul? Warum sollte Paulus für mich kämpfen? And why for the church in Laodicea and people you haven't even met yet? Und warum für die Gemeinde in Laodicea und für Menschen, denen er noch nicht mal begegnet ist? Paul, what's going on in your heart? Paulus, was geht in deinem Herzen vor? So look, he explains to us in the next verse exactly what's going on in his heart. Im nächsten Vers erklärt er uns genau, was in seinem Herzen vor sich geht. And this shows his incredible, beautiful heart. Und es zeigt sein unglaublich schönes Herz. I am contending for you that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven and woven together into love's fabric. Ich setze mich für euch ein, dass eure Herzen in den Trost des Himmels gehüllt und in das Gewand der Liebe verwoben werden. You know, so basically his deep, deep, deep desire was. Im Grunde war es ein tiefes, tiefes Verlangen. And that, you can hear this also through his different prayers. Und das kannst du auch aus seinen verschiedenen Gebeten heraushören. And you can read it in so many of his epistles. Und in vielen seiner Briefe lesen. In simple words, his deep desire was that they would actually grab everything that the new covenant has done for them. Sein tiefes Verlangen war also einfach ausgedrückt, dass sie alles ergreifen würden, was der neue Bund für sie getan hat. Paul had such a clear understanding of the new covenant. Paulus hatte so ein klares Verständnis des neuen Bundes. The life, death, burial and resurrection of Jesus. Von Jesu Leben, Tod, Begräbnis und Auferstehung. But you know, Paul was never satisfied if people understood it all. Aber Paulus war nie damit zufrieden, wenn die Leute das alles verstanden. Paul was never satisfied for people to really grab all the revelation. Paulus war niemals zufrieden, wenn die Menschen all die Offenbarungen ergriffen. Some of the English or maybe German or Portuguese translation, it doesn't come out very clear, but in the Greek it's very clear. Einige der Übersetzungen machen es nicht sehr deutlich, aber im Griechischen ist es sehr klar. Because Paul over and over again expresses this desire. Denn Paulus bringt immer und immer wieder dieses Verlangen zum Ausdruck. Oh, that you may know. Dass ihr doch erkennen möget. But he almost without exception uses the word know as experiential knowledge. Er verwendet fast ausnahmslos ein Wort für erkennen, das ein erlebtes Erkennen beschreibt. So you imagine, Paul had this deep, deep revelation of the new covenant. Stell dir also vor, Paulus hatte diese tiefe, tiefe Offenbarung des neuen Bundes. He preached it and he taught it and he shared it. Er predigte, lehrte und verbreitete diese. People gave their lives to Jesus Christ and became Christians. Menschen gaben Jesus ihr Leben und wurden Christen. Churches were planted. Gemeinden wurden gegründet. And he did not go on and say, oh, that's wonderful, we have another 3,000 people saved. Und er sagte nicht einfach, oh, das ist wunderbar, weitere 3,000 wurden errettet. Four more churches planted this year. Good job, I achieved my goal. Vier neue Gemeinden wurden dieses Jahr gegründet. Gute Arbeit, ich habe mein Ziel erreicht. Never do we find this heart in Paul. Diese Herzenshaltung finden wir nie bei Paulus. Paul lived with a constant internal struggle. Paulus lebte mit einem ständigen inneren Kampf. The word struggle is a very, very strong expression that has emotion to it. Das Wort für kämpfen ist ein sehr starker Ausdruck, der Emotionen mit einschließt. What was his constant struggle that he had to live in? Was war sein ständiger Kampf, mit dem er leben musste? I'm gonna tell it in my own words. Ich werde es mit meinen eigenen Worten beschreiben. In my own words, his constant struggle was that the sacrifice of Jesus would not be in vain. Sein fortwährender Kampf war, dass das Opfer Jesu nicht vergebens sein würde. You know, this was his conflict. Das war sein Konflikt. That Jesus would get the full reward of everything he paid for. Dass Jesus den vollen Lohn für alles erhalten würde, wofür er bezahlt hat. Not the reward, the full reward. Nicht nur den Lohn, sondern die volle Belohnung. So what's the difference? Was ist der Unterschied? Every single person that gets saved to the preaching of the gospel, that's the reward of Jesus for his sacrifice. Jede einzelne Person, die durch das Predigen des Evangeliums gerettet wird, ist Teil des Lohns für sein Opfer. But it's not the full reward. Aber das ist nicht der volle Lohn. Because to the Corinthians, Paul says, many will lose everything, but they will be saved just as through fire. Denn zu den Korinthern sagte er, dass viele alles verlieren und nur wie durch Feuer gerettet werden. Do you know what the full reward is? Weißt du, was der volle Lohn ist? That the people who got saved through believing in the new covenant, dass alle, die gerettet werden und an den neuen Bund glauben, also live and experience in the new covenant every day, den neuen Bund auch jeden Tag erleben, and through this are the manifest sons of God, und dadurch als Kinder Gottes offenbart werden. This is the full reward. Das ist der volle Lohn. And because Paul understood the new covenant so clearly, weil Paulus den neuen Bund so klar verstand, and because of that he loved Jesus so deeply, und weil er deswegen Jesus so innig liebte, that he could say, for me to live is only one, and that's Christ, and to die is only gain. Dass er sagen konnte, zu leben ist nur einer, Christus, und sterben ist nur Gewinn. He lived this internal pain, this internal struggle. Er lebte in diesem inneren Kampf und Schmerz. Oh, that they all may actually experience daily the full measure of the new covenant. Oh, dass sie doch alle täglich das volle Maß des neuen Bundes erleben mögen. Guys, Leute, I dare not compare myself in the slightest with that great apostle. Ich wage es nicht, mich auch nur im geringsten mit diesem großen Apostel zu vergleichen. But since I've begun and more and more understanding the new covenant, doch seit ich anfing, den neuen Bund mehr und mehr zu verstehen, I tell you, I can feel a little bit of that struggle. Kann ich ein klein wenig diesen Kampf spüren. You know, I've been teaching it, I've been preaching it, and then I see people still live by rules and regulations. Ich predige und lehre darüber, und dann sehe ich, wie die Leute immer noch nach Regeln und Vorschriften leben. I see people trying to pick it apart with their processor called brain. Ich sehe, wie Leute es mit ihrem Prozessor, Gehirn genannt, zerpflücken. I see people calling themselves Christians. Ich sehe Leute, die sich Christen nennen. And they can quote all the Bible verses to me of the new covenant, but they don't experience it, and this hurts my heart so deeply. Und mir alle Bibelverse des neuen Bundes zitieren können, können aber es nicht erleben, und das schmerzt mein Herz so sehr. And Paul struggled that the Christians would actually really experience it. Und Paulus kämpfte auch darum, dass die Christen es wirklich erleben würden. So I'm going to bring two challenges to you today as homework. Ich habe heute zwei Herausforderungen für dich als Hausaufgabe. The first challenge is this. Die erste Herausforderung ist: Are you a Christian who is giving Jesus his full reward or only his partial reward? Bist du ein Christ, der Jesus seinen vollen Lohn gibt oder nur einen Teil davon? And the people that you share the new covenant with, are you feeling their pain? Are you struggling until Jesus has his full reward? Und bei den Leuten, denen du vom neuen Bund erzählst, fühlst du ihren Schmerz? Ringst du mit ihnen, bis Jesus seinen vollen Lohn hat? Please ask yourself these two questions sincerely before the Holy Spirit. Bitte stell dir selbst ernsthaft diese beiden Fragen vor dem Heiligen Geist. And we will see you tomorrow. Morgen machen wir dann weiter.